gefesselt am Stuhl, die Augen verbunden, bin tot im Kopf, die Glocke schlägt, der Kirchturm fällt, kein Gott in Sicht, bin tot im Kopf, die Zeit, die rast, bin tot im Kopf, der Mensch voll Hass.